van se cucaglia, fatti mio cerio, provi invece di illusione, prova aspetta il tuo talento. Fashion Disco zeigt Verrücktheit, Rolex vor Computerspiel, Monte Carlo Ibiza, Liebe, Leihung, Selbstmord und Spaß. Wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden. Boom. that this is mine. I light the candles tonight. What a light. You got your job, I got mine. say it one more time. I like the sound of the thing. Can you bring down the height? Or maybe just fall with it? Cambio de dioses, sangre y pasión. adiós. Europa trabajando a sueldo, Europa gastando su cuerpo. Money, money, money.